Wir Jungen von Tank und von Spree, wir sind die Obsolet vom Kopf bis zur See. Wir Berliner Jungen, wir haben den Schliff und Tick, auf keiner kann, wir gehen gleich ran mit festem Griff. Wir Berliner Jungen von Tank und von Spree, wir sind die Obsolet vom Kopf bis zur See. Wir Berliner Jungen, wir haben den Schliff und Tick, auf keiner kann, wir gehen gleich ran mit festem Griff. Thank you.